Zweites Kapitel. Der schwarze Hund erscheint und verschwindet wieder. Nicht lange nach diesem Auftritt trat das erste von den geheimnisvollen Ereignissen ein, die uns schließlich den Captain vom Halse schafften, wenn auch nicht seine Angelegenheiten, wie der Leser sehen wird. Es war ein bitterkalter Winter mit lang andauernden harten Frösten und schweren Stürmen, und es war von Anfang an klar, dass mein armer Vater wenig Aussicht hatte, den Frühling noch zu erleben. Er wurde mit jedem Tag schwächer, und meine Mutter und ich hatten den ganzen Betrieb der Wirtschaft zu besorgen. So hatten wir immer viel zu tun und konnten uns um unseren unangenehmen Gast wenig kümmern. Es war an einem Januarmorgen, zu sehr früher Stunde. Das Wetter war beißend kalt, die ganze Bucht war grau vom Raureif, die Sonne stand noch niedrig und berührte nur eben die Hügelspitzen und schien weit über das Meer hinaus. Der Captain war früher als gewöhnlich aufgestanden und nach dem Strand hinuntergegangen. Sein Stutzsäbel schwang unter den breiten Schößen seines blauen Rockes hin und her. Sein Messingfernrohr hatte er unter die Achsel geklemmt, den Hut in den Nacken zurückgeschoben. Sein Atem hing wie ein Rauchstreifen hinter ihm, wie er so mit langen Schritten dahinging, und der letzte Ton, den ich von ihm hörte, als er um den großen Felsen bog, war ein lautes, entrüstetes Schnauben, wie wenn er immer noch an den Dr. Livesey dächte. Mutter war oben bei Vater, und ich war dabei, den Frühstückstisch zu decken, damit er bei der Rückkehr alles fertig fände. Da ging die Tür zur Schenkstube auf. Und herein trat ein Mann, den ich nie in meinem Leben gesehen hatte. Er war ein Kerl mit blassem, käsigem Gesicht. An der linken Hand fehlten ihm zwei Finger, und obgleich er einen Stutzsäbel trug, sah er nicht gerade nach einem großen Fechter aus. Ich war immer auf dem Ausguck nach Seeleuten, einerlei, ob mit einem Bein oder mit zweien, und ich erinnere mich noch heute, dass der Mann mir sofort verdächtig vorkam. Er sah nicht schiffermäßig aus, und trotzdem hatte er etwas von der See an sich. Ich fragte ihn, was er wünschte, und er sagte, er wolle ein Glas Rum nehmen. Als ich aber hinausgehen wollte, um das Getränk zu holen, setzte er sich auf einen Tisch und winkte mir. Ich möchte näher kommen. Ich blieb aber mit meinem Wischtuch in der Hand stehen, wo ich war. Da sagte er, »Komm doch her, Jüngchen, komm doch mal näher.« Ich trat einen Schritt näher an ihn heran. »Ist der Tisch hier für meinen Mat Bill gedeckt?« fragte er und sah mich dabei lauernd an. Ich sagte ihm, seinen Mat Bill kenne ich nicht und der Tisch sei für jemanden gedeckt, der in unserem Hause wohne und den wir den Captain nannten. »Na«, sagte er, »mein Mat Bill wird sich wohl Captain nennen lassen, das sollte mich gar nicht wundern.« Er hat einen Schmiss auf der einen Backe und ein mächtig netter Kerl ist er, mein Mat Bill, besonders beim Trinken. Wir wollen mal annehmen, euer Captain hat einen Schmiss auf der Backe. Und, was meinst du, wir wollen mal annehmen, er hat ihn auf der rechten Backe. Haha, siehst du, ich sagte es dir ja. Na, ist also mein Mat Bill hier im Hause? Ich sagte ihm, er sei ausgegangen. »Wohin denn, Jungchen? Welchen Weg ist er gegangen?« Ich zeigte ihm den Felsen und sagte ihm, dass der Captain jedenfalls bald nach Hause kommen werde und beantwortete ihm noch ein paar andere Fragen. Schließlich sagte er, »Na, da wird mein Mat Bill sich freuen, wie über ein Glas Rum.« Der Gesichtsausdruck, mit dem er diese Worte sprach, war durchaus nicht angenehm, und ich hatte meine besonderen Gründe anzunehmen, dass der Fremde sich irrte, selbst wenn seine Worte aufrichtig gemeint wären. Aber ich dachte, das ginge ja mich nichts an, außerdem war es schwierig zu entscheiden, was da zu tun sei. Der Fremde hielt sich fortwährend dicht bei der Haustür auf und guckte alle Augenblicke um die Ecke wie eine Katze, die auf eine Maus lauert. Einmal ging ich selber auf die Straße hinaus, aber er rief mich sofort zurück, und als ich nicht schnell genug folgte, verzerrte sich sein käsiges Gesicht auf eine ganz fürchterliche Weise, und mit einem Fluch, der mir Angst machte, befahl er mir, sofort ins Haus zu gehen. Als ich aber wieder drinnen war, benahm er sich wie vorher, halb spöttisch, halb schmeichlerisch, klopfte mir auf die Schulter und sagte mir, ich sei ein guter Junge, und er möchte mich riesig gerne leiden. »Ich habe selber einen Jungen«, sagte er. »Der sieht die so ähnlich wie ein Ei dem anderen und ist so recht mein Stolz. Aber die Hauptsache für Jungens ist Gehorchen. Gehorsam, Jungchen. Na, wenn du mit Bill zusammen auf See gewesen wärst, dann hättest du nicht hier gestanden und dir was zweimal sagen lassen, glaub mir das. Das gab's bei Bill nicht. Und das gibt's auch bei denen nicht, die mit ihm gefahren sind.«